Und wenn sie es merken, dass sie es dann nicht verstehen, was die Mechanismen sind, und wenn sie die Mechanismen erkennen, dass sie sie dann nicht aushebeln können oder es dafür zu spät ist. Der Staat, der, wenn man es richtig rechnet, heute schon eine Staatsquote von 70% durchgesetzt hat, absorbiert unser gesamtes Wirtschaftsleben. Wer heute behauptet, der Markt habe versagt, der verkennt, dass wir gar keine Marktwirtschaft mehr haben. Wir haben eine Staatswirtschaft mit einem immer kleiner werdenden marktwirtschaftlichen Hilfsmotor. Diesen versuchen wir, statt mit Benzin, mit Nitroglycerin zu betreiben, damit er auf 15.000 Umdrehungen läuft, um zu kompensieren, dass er immer kleiner wird in Relation zu unseren Umverteilungs- und Bürokratieansprüchen. Dieses Nitroglycerin ist das Helikoptergeld der EZB und der Fed. Was wir daher vor uns haben, ist der Kolbenfresser, der Totalschaden unserer Wirtschaft. Die Pleitewelle, die mindestens 25% unserer Unternehmen, Arbeitsplätze, Produktion und Wirtschaftskraft in den Abgrund reißt. Unsere politische Klasse kombiniert dabei in klassischer Manier ihre Ignoranz, das Ergebnis ihrer Faulheit in der Schule, mit der Todsünde des Hochmuts. Die These von der adversen Selektion bestätigt sich ein ums andere Mal. Neulich erklärte uns das Finanzgenie Scholz, dass die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes um ein Jahr 10 Milliarden Euro kostet. 7 Millionen multipliziert mit 1.500 Euro im Monat mal 12 Monate sind also bei dem Mann 10 und nicht 126 Milliarden. Und kein einziges Mitglied unserer qualitätsjournalistischen Klasse fragt mal nach oder zückt den Bleistift, um das nachzurechnen. Kein einziges. Für dieses Volk von Schreiberlingen sollten wir die Liste der Todsünden und den Tatbestand der Kriecherei erweitern. Ihre Jubelarien auf die Mächtigen sind das Öl, auf dem diese Gesellschaft noch schneller in Richtung Unfreiheit und Abgrund schlittert. Keine Dusche im Regierungsviertel wird nicht von ihnen nach dem sprichwörtlichen Stück Seife abgesucht. Wir haben in der Kaskade des freiheitlichen Verfalls schon eine riesige Wegstrecke zurückgelegt. Und wir stehen jetzt vor der buchstäblichen Wahl, Freiheit oder Untergang. Wenn wir die Freiheit wollen, dann müssen wir den 7 Todsünden abschwören. Die Alternative ist das Wertegerüst der freien Gesellschaft. Die 5 Säulen der Freiheit sind Individualität, Eigentum, Familie, Religion und Kultur. Diese Werte sind die Funktionsvoraussetzungen einer freien Gesellschaft. Sie sind das Gegengift gegen die 7 Todsünden wieder die Freiheit. Es ist dabei eine Binsenweisheit, dass jeder auch das Recht hat, Werten zu folgen oder es zu lassen. Auch das gehört zur Individualität. Es ist jedoch, wie bereits im vorigen Kapitel ausgeführt, unsinnig zu glauben, dass eine solche Beliebigkeit der Werte auch für Gesellschaften als Ganzes gilt. Wendet sich eine Mehrheit einer Gesellschaft dauerhaft von diesen Werten ab, so führt das zu ihrem Kollaps, ihrem Untergang. Wer glaubt, dass dieser Kollaps im schlimmsten Fall nur eine tiefe, schmerzhafte und lange Wirtschaftskrise beinhaltet, der hat sich geschnitten. Der Sozialismus hat den Genozid in den Genen. Das Raubtier wird das Schafsfell ablegen und die Schafe reißen. Die immer aggressivere Politik der Bevormundung weckt aber nunmehr auch den Widerstand. Ich hege die leise Hoffnung, dass der deutsche Michel doch nicht so schläfrig ist, wie die politische Klasse hofft und glaubt. Sollte das so sein, dann haben sich diese Herrschaften gerade beim politischen Russisch-Roulette verkalkuliert. Die Bürger wollen die Freiheit, nicht den Untergang.